Gespräch von Friedrich von Schiller. A. Hört, Nachbar, muss euch närrisch fragen. Herr Dr. Senftel, hör ich sagen, ist euch noch frisch und ganz, wenn zu Paris gar herben Tanz Herr Onkle tat am Pferdeschwanz und hat doch einen Kurfürsten totgeschlagen. B. Drum seid auch nicht so bretterdumm, das macht, er hat euch ein Diplom, das tät jener nicht haben. A. Ei, ein Diplom? Kauft sich das auch in Schwaben?